Wenn du's magst, dann bist du cool. Wenn du's nicht magst, bist du ein Bastard. 8 Uhr am Kotti, ich ficke dein Leben. Ich komm mit den Cousins, die dich erst schlagen und dann reden. Ey yo, kennst du den und den? Dann bist du ein Opfer. Ich bin 10% Gehirn und 90% Box. Also gib mir dein Handy, nur das ist die Hosen in meinen Socken, im Solarium gebacken, der BMW ist gemietet. Du Opfer, was willst du machen? Überall sind Kanaken. Deine Mama soll losgehen und die Wertsachen wegpacken. Wir ziehen Kurs, ziehen Speed, das Leben eines G's. Wir boxen dich zu Kartoffelbrei, Ali, Murat, Rashid. Stich, stich, stich, stich, stich, stich, stich, stich, stich, stich, stich, stich. Cordon Picaldi, Beste. Versace Colucci, Killer. Diesel Armani Jacke von Alpha Industries. Er kommt und er fickt dich. Sozialhilfeempfänger, er macht den ganzen Tag Fitness und ist der Psycho-Gangbanger. Also mach keine Faxen. Deine Freunde sind Spaßen. Er hat vor Strafen Register, 23 Geschwister, er ist bewaffnet, ein Schlitzer. Du Opfer, was willst du machen? Überall sind Kanaken. Deine Mama soll losgehen und die Wertsachen wegpacken. Wir ziehen Kurs, ziehen Speed, das Leben eines G's. Wir boxen dich zu Kartoffelbrei, Ali, Murat, Rashid. Pitbull Terrier ohne Maulkorb und Leine, Königskette am Hals, im Portemonnaie deine Scheine. Er hat keinen Schulabschluss, in seinem Problembezirk benimmt er sich wie Gott, wenn er durch den Block marschiert. Sein Vorbild ist Tupac, seine starken Arme bringen jeden Deutschen in die Notaufnahme. Ich kenne ihn schon lange, durch seine Eltern habe ich jeden Tag Shawarma und eine Knoblauchfahne. Wir ziehen Kurs, ziehen Speed, das Leben eines G's. Wir boxen dich zu Kartoffelbrei, Ali, Murat, Rashid. Du Opfer, was willst du machen? Überall sind Kanaken. Deine Mama soll losgehen und die Wertsachen wegpacken. Wir ziehen Kurs, ziehen Speed, das Leben eines G's. Wir boxen dich zu Kartoffelbrei, Ali, Murat, Rashid. Mir ist alles egal, ich nehme scharfe Soße und Knoblauchsoße auf einmal. Weißt du, eine Frau ist nur gut, wenn du sie im Griff hast. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht zulassen, dass sie einfach so rumläuft. Das geht nicht, ja? Du musst schon deine Prinzipien haben. Ehre, Ehre. Stehst du? Edelranz, Ehre.